Das Geheimnis um Siegfrieds Herkunft war gelüftet. Nach dem Tod seiner Mutter Sieglinde hatte Mime das Kind bei sich aufgenommen und großgezogen. Das Einzige, was Sieglinde ihrem Sohn hinterlassen hatte, war das in zwei Stücke zerbrochene Schwert seines Vaters. Mit diesem neu geschmiedeten Schwert wollte Siegfried seinen Ziehvater Mime endlich verlassen und in die Welt hinaus wandern. Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 10: Das Zauberschwert. Nach wie vor war Wotans größte Sorge, dass der Ring in Alberichs Hände geraten könnte. Da Wotan aber an seine Verträge gebunden war und deshalb nicht selbst handeln konnte, sollte Siegfried an seiner Statt in den Lauf des Schicksals eingreifen. Um die Dinge in diese Richtung zu lenken, begab sich Wotan auf die Erde und zog als unerkannter Wanderer durch sein mehr und mehr zerfallendes Herrschaftsgebiet. Hallo? Was ist das? Hallo, guter Zwerg. Kann ich mich ein wenig an deiner Feuerstelle ausprobieren? Wer bist du, der hier so plötzlich aus dem Nichts vor mir steht? Man nennt mich den Wanderer. Von weit her bin ich gekommen und sah der Länder viele. Wanderer nennt man dich, dann wandere weiter. Oho, wer so abweisend gegen Fremde ist, sollte sich vor Unheil fürchten. Willst du bedrohen? Unheil ist mir zur Genüge bekannt. Willst du es noch vermehren? Viel hab ich gesehen, viel hab ich erforscht. Was auch immer dein Herz beschwert, ich kann es dir vielleicht leichter machen. Wie wäre es mit einer Wette? Du kannst mich fragen, was du willst. Ist meine Antwort ungenügend, mache ich mich fort von hier. Wenn nicht, gibst du mir zu essen und zu trinken. Wie werde ich diesen Gesellen nur los? Am besten, indem ich ihm eine verfängliche Frage stelle. Gut, die Wette gilt. Drei Fragen stelle ich dir. Und dreimal muss ich ins Schwarze treffen. Der Länder sahst du viele, behauptest du, wenn du so weit herumgekommen bist. Weißt du dann auch, wer unter der Erde lebt? In der Tiefe der Erde leben die Nibelungen. Alberich ist einer von ihnen. Mit Hilfe eines Zauberrings hat er die Macht an sich gerissen. Sein Plan war, die ganze Welt zu unterjochen. Wenn du das weißt, dann kannst du auch sagen, wieso sein Plan nicht aufgegangen ist? Fasold und Fafner waren die Fürsten von Riesenheim. Sie neideten dem Nibelungen Alberich seine Macht. Durch eine List kam der Ring in ihre Hände. Doch kaum war dies geschehen, entbrannten sie in Streit darüber. Fafner tötete seinen Bruder Fasold und zog sich daraufhin tief in den Wald zurück, wo er nun in Gestalt eines Drachens seinen Schatz hütet. Wie lautet deine dritte Frage? Die dritte und letzte Frage, hier ist sie. Wie kann es gelingen, Fafner den Ring wieder zu entwenden? Es gibt ein Schwert. Einst gehörte es dem Helden Siegmund. In seinem letzten Kampf brach das Schwert in Stücke und Siegmund starb. Die Überreste des Schwertes liegen nun bei einem weisen Schmied. Für Siegmunds Sohn Siegfried verwahrt er sie. Denn Siegfried allein ist es, der mit Hilfe des neu geschmiedeten Schwertes den Drachen besiegen kann. Siegfried allein. So. Eine vierte Frage habe ich noch. Zu spät, mein Freund. Drei Fragen hattest du frei. Aber... Oh. Die allerdrängendste Frage, ich stellte sie nicht. da sieht man, wie schlau du bist. Wie kann es nur gelingen, das Schwert neu zu schmieden? Das ist die Frage, auf die ich so dringlich die Antwort bräuchte. Ja, es stimmt. Das zerbrochene Schwert habe ich in Verwahrung. Aber so oft ich es versucht habe, es zerspringt mir unter meinen Händen in seine Einzelteile. Die Wette habe ich gewonnen. Aber Brot und Wein will ich nicht. Wanderer, geh nicht! Stattdessen, du Klügster von allen, gebe ich dir zum Abschied die Antwort obendrauf. Nur der, der die Furcht nicht kennt, kann das Schwert neu schmieden. Der die Furcht nicht kennt? Der das Schwert zerstört, bevor er es neu erschafft. Der unbekümmert ist und unbeschwert. Nur der, nur einer kann dies sein. Und du weißt wer. Siegfried. Siegfried ist dazu auserkoren, das Schwert zu schmieden. Bist du schon fertig? Was ist mit meinem Schwert? Ja, das Schwert. Oh weh. Hinein damit ins Feuer. Komm, üb dich in deiner Kunst. Nur der die Angst nicht kennt, kann das Schwert neu schmieden. Ich bin nicht der Richtige für dich. Du sprichst in Rätseln, was heißt das? Ich kann dir das Schwert nicht schmieden, Siegfried. Es liegt ein Zauber auf ihm, der besagt, nur der wird das Meisterstück vollbringen, der die Angst nicht kennt. Eine Finte nach der anderen. Gesteh doch endlich, dass du ein Stümper bist und es einfach nicht hinkriegst. Ach, aber egal. Dann soll es so sein. Hier mit den Stücken. Fort mit dir! Ich allein schmiede das Schwert. Wärst du früher Gelehriger gewesen, würde dir das jetzt zugute kommen. Immer warst du unwillig bei der Arbeit. Wie willst du das nur alleine schaffen? Das ist sogar gar nicht so schlecht, dass ich nie auf dich gehört habe. So. Oh. Und jetzt misch dich nicht weiter ein. Sonst fällst du noch versehentlich selbst ins Feuer. Was machst du denn da? Du zerschlägst ja die beiden Schwerthälften in lauter kleine Stücke! Ja. Das ist erst der Anfang. Mehr noch. Der Schall muss in feine Späne gehobelt werden. Denn nur in so feine Späne zerteilt, kann das Schwert neu entstehen. Hier hilft kein guter Rat. Man muss den Dummen sich selbst überlassen. Wie sicher und klug er sich anstellt, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja, der Wanderer wusste, was er sagte. Furchtlos zerstört Siegfried das Schwert, um es dann neu zu erschaffen. Da! Ha! Du herrliches Schwert! Warum bist du nur zersprungen? Nun koche ich dich zu einem glühenden Brei. Ha! Wie hoch das Feuer lodert, können wir unten springen. Er wird das Schwert schmieden. Und Fafner wird ihm unterlegen. Das sehe ich nun deutlich voraus. Und ich muss eine List erfinden, um den Ring an mich zu bringen. Dann kann mich niemand mehr aufhalten. Wenn er erschöpft vom Kampf sich ausruht, werde ich ihm einen Stärkungstrank reichen. Ein paar Tropfen davon werden ausreichen, um ihn in tiefen Schlaf zu versetzen. Daraufhin räume ich ihn mit seiner eigenen Waffe aus dem Weg und kann so Gold und Ring an mich bringen. Na, weiser Wanderer, was sagst du nun? Einen Dummkopf nanntest du mich. Wie gefällt dir mein schlauer Plan? Jetzt bist du vollends zu glühendem Brei geschmolzen, den ich in diese Form hier gieße. Und jetzt ab damit ins Wasser. Die grobe Form ist vollbracht. Nun werde ich ihr einen neuen Atem einhauchen. Noch einmal. Glühe. Unter meinen Schlägen wirst du nun mein Schwert. Tölpel. Ich koche hier Stahl und du kochst deine Suppe. Mit dem Schmieden ist es nun vorbei. Ich seh's ja ein, der Lehrling ist dem Meister überlegen. Von nun an werde ich dir als Koch dienen. Kochst du dir den Stahl mit Kohlen, koch ich mir die Suppe mit Kräutern. Niemand. Der einstmal so große Schmied sattelt jetzt um und wird Koch. Besiege du nur Fafner und dann besieg ich dich. Es wird mir gelingen. Jawohl. Mit dem Ring hat Alberich mich unterjocht. Wenn ich erst den Ring habe, wird es genau umgekehrt sein. Ich werde ihn unterjochen und das ganze Nibelungenvolk dazu. Alle werden mir untertan sein. Ich, der ich von allen so verlacht wurde, werde Herrscher über alle sein. Mein herrliches Schwert. Dem sterbenden Vater bist du in zwei Stücke zersprungen. Tot lagst du in Trümmern neben ihm. Doch nun hat der lebende Sohn dich wieder zusammengefügt und zu neuem Leben erweckt. Wie stelle ich es nur an, dass Siegfried zu Fafner geht und ihm den Schatz entlockt? Ja, du hast es geschafft, Siegfried, weil du die Angst nicht kennst. Und dabei habe ich deiner Mutter am Totenbett gelobt, dich erst in die Welt hinauszulassen, wenn du das Fürchten gelernt hast. Was? Dann sag mir, was es mit dieser Kunst auf sich hat. Das will ich gerne tun. Nicht weit von hier lebt ein Riese, der sich in einen Drachen verwandelt hat. Viele schon hat er verschlungen. Keiner konnte ihn besiegen. Er wird dich das Fürchten lehren. Ja. Dann los! Los, nichts wie ihn! Lern ich das Fürchten, dann gehört mir die Welt! Oh, herrliches Schwert. Mit dir werde ich das Untier besiegen. Schau, Mime, du Schmied. So schneidet Siegfrieds Schwert deinen Angriff. Mit dem Fall! Yeah. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Martin Seifert, Bernhard Schütz und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch. Ton und Technik Peter Awer und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awer. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.